Dropkick Drama 149, da sind wir wieder. Eine Zahl vor der, oder eine Ausgabe vor der großen 150, die nicht viel anders sein wird als alle anderen Ausgaben. War das nicht keine Sonderausgabe, keine 7 Stunden Let's Off? Ich weiß es nicht, ob das machbar sein würde. Das Problem ist, wir haben nächste Woche, wenn die 150 erscheint, auch nicht allzu viel Interessantes zu berichten. Wenn dann zumindest irgendwie ein Pay-Per-View wäre um die Zeit, aber nein. Nix. Kein Pay-Per-View zu tippen. Nee. Doch, wir haben ja was ganz Interessantes. Erstmal müssen wir mal fragen, was ist denn eigentlich die Quelle von 149? Nee, erst einmal müssen wir sagen, hallo Thomas. Bonjour Ambassador. Wie wir das als gut ausgebildete Schweizer gerne mal sagen. Ja, und die zweite ist, die Antwort ist 14. Habe ich mir jetzt ganz clever ein bisschen Zeit verschafft, das auszurechnen. Ja, 14 ist die Quersumme von 100. Die nächste Ausgabe, wie ist die Quersumme der nächsten Ausgabe? 6. Das heißt ja, dass die Quersumme, obwohl die Zahl höher ist, kleiner ist. Ja, das ist doch schon mal verdammt interessant. Was wolltest du jetzt eigentlich sagen? Das ist ja hochinteressant. Wir haben ja noch nächste Woche eine ganz interessante Geschichte, und zwar, ich habe das nur so halb mitbekommen durch die Wrestling Observer Podcast, aber es muss ja wohl jetzt am Dienstag irgendwie eine SmackDown-Live-Show sein. Ich weiß nicht, ob die live im Fernsehen kommen, muss ja dann wohl. Ja, ich habe das auch ehrlich gesagt nur durchs Gucken von... wahrscheinlich gar nicht sehen kann, die jetzt quasi am Montag wie ein Pay-Per-View aufgebaut werden soll. Und wo wohl offensichtlich der Main-Event der Dienstag-Show soll wohl CM Punk gegen John Cena nochmal sein. Dann soll es wohl Alberto Del Rio gegen Sin Cara geben. Und dann soll wohl Christian gegen Randy Orton Steel-Cage-Match geben. Ja, ist richtig. Ich habe das auch, also diese ganzen Matches, die wurden ja alle bei SmackDown aufgebaut, beziehungsweise angekündigt. Ich habe SmackDown diese Woche nicht gesehen, deshalb ist das für mich sehr interessant, was du da erzählst. Ich habe nur die Spoiler gelesen. Achso, nee, also ich wusste, dass diese Super SmackDown, wie die all genannt wurde, auch ein Begriff, der mir irgendwie leicht auf die Nerven ging. Super SmackDown. Finde ich ganz schrecklich. Naja, auf jeden Fall, das wurde bei SmackDown, also ich habe das auch erst bei SmackDown gehört, dass diese Sendung überhaupt stattfindet. Ich fand das auch sehr interessant. Ich dachte nur, hoffentlich kommt dann Freitag noch ein SmackDown. Aber es wurden ja interessante Matches angekündigt, muss man sagen. Das Dumme ist, ich bin Mittwoch und Dienstag auf Dienstreise. Nicht Mittwoch und Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Ja, dann wird die für dich wohl wie so eine normale Friday Night Super SmackDown laufen, wa? Wenn das dann überhaupt mit meiner Aufnahme klappt. Ja, das klappt bestimmt, sonst müssen wir da ein bisschen nachhelfen. Ich kann ja Dienstag, Mittwoch kann ich ja dann nicht kontrollieren, weil da bin ich ja dann schon unterwegs. Ja, sonst müssen wir da halt ein bisschen nachhelfen, ne? Ja. Das klingt auf jeden Fall, diese Woche habe ich vielleicht auch nicht geguckt. Ich hatte die Spoiler gelesen und dann war ja UFC und so weiter und das war alles so viel. Und dann dachte ich, musst du auch nicht unbedingt sehen nach den Spoilern, die du gesehen hast. Und da habe ich diese Woche mal auf SmackDown verzichtet. Deshalb ist es... sehr interessant für mich, was du darüber dann erzählen wirst heute. Das freut mich doch immer. Ja, wir hatten ja gerade schon über die UFC 134 diskutiert. Ich habe da nur mal ganz kurz zwei Minuten reingeguckt. Ich fand, wir hatten ja letzte Woche, glaube ich, auch hier on air diskutiert, ob das jetzt so eine große Halle wird. Und das, ich fand, die Halle war extrem klein. Ich würde mal so auf 8.000 bis 10.000 schätzen. Du hattest da ja andere Zahlen parat. Ja, also in der Halle waren entweder, also es gibt die einen, die sagen 14.000 und die anderen sagen 17.000. Es war auf jeden Fall ausverkauft. Also für mich sah es ganz klar nur nach 8.000 aus. Interessanterweise war auch eine Bombenstimmung, also viel so Schlachtdancing und so. Mhm. Nur das Seltsame ist, was die UFC tatsächlich macht, die senden ja erst Vorkämpfe auf Facebook. Und dann gibt es ja nochmal diese Prelim-Show, diese eine Stunde, wo auch nochmal zwei, drei Kämpfe gezeigt werden. Ja. Und bei einem dieser Kämpfe in der Prelim-Show, das war auch für mich der beste Kampf, gleich der erste nicht Kampf in der Prelim-Show, nicht Spoiler. Da war es unglaublich laut im Publikum. Und als dann aber die eigentliche Pay-Per-View-Veranstaltung kam, dann dachte ich, das ist ja komisch, sind die Leute irgendwie eingeschlafen, es ist alles irgendwie ein bisschen leiser. Und in dem Wrestling Observer hatten die jetzt erzählt, dass die bewusst, wenn der eigentliche Pay-Per-View, die eigentliche Fernsehübertragung dann läuft, dass die dann bewusst das Publikum quasi leiser vom Ton her einstellen, damit man auch ja die Kommentatoren gut hört. Und das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil dann die Stimmung nicht so rüberkommt. Da war also in der Vorschau, da dachte ich, das ist die beste Stimmung, die ich da je gesehen habe. Die Leute waren so am Jubeln und Schreien und teilweise am Singen. Das war schon Alter, das klingt nach ziemlichem Quatsch. Heute ist übrigens deine Verbindung nicht so gut. Naja, ich bin mal gespannt. Ich habe aufgenommen alle Prelims und die ganze Veranstaltung natürlich insgesamt. Da kann ich dann nochmal schön gucken. Ja, ich werde natürlich, da ich. Ja, ich werde natürlich zuerst die. Nee, habe ich gar nicht mehr, du. Ja, also ich werde mir natürlich zuerst die Vorkämpfe angucken. Ich weiß gar nicht, ob man diese. Kann man die Facebook-Kämpfe bei Facebook nochmal nachträglich nachgucken? Ja, das hinterfragen wir jetzt mal nicht. Ja. ja, Also, Thomas. ich habe das so zeitlich eingestellt, weil ich kann ja um die Zeit nicht aufstehen. In meinem Alter muss man seinen Schlaf haben. Ja, das hinterfragen wir auch gar nicht. So, Was ist mit dem Alter? nee. Das will ich auch nicht hinterfragen. Ich wollte noch was kurz zur Zuschauerzahl sagen. Also, wie gesagt, in dieser Halle waren so entweder 14 oder 17.000. Sagen wir mal im Schnitt 15.000. Jetzt gibt es noch Gerüchte, dass UFC eine zweite Show in Brasilien macht und dann in ein wirklich großes Stadion mit 100.000 Leuten gehen, weil die Begeisterung in Brasilien wohl wirklich unglaublich groß ist. Das hätte man für diese Show wahrscheinlich machen sollen. Ich weiß nicht, ob die zweite Show dann noch so was Besonderes ist. Es war ja nun nach 13 Jahren das erste Mal, dass UFC wieder in Brasilien war. Und weiß ich nicht, ob dann im nächsten Jahr die Stimmung genauso groß noch ist. Und ich habe einen Bericht gehört, weil du sagst, das ist ja relativ wenig. Ich habe einen Bericht gehört von dem Vinny, von der Brian Vinny Show von Wrestling Observer. Da war in der Nähe, wo die wohnen, in der Stadt eine Smackdown-House-Show. Da hat er kurz von berichtet und da war der, also nur der Vinny, der Brian Alvarez nicht. Und der hat von seiner Schätzung müssten das so circa 3000 Zuschauer gewesen sein. Ja, das ist ja leider Doch, ja. nicht unbedingt unnormal, dass da mal so wenig Leute sind. Das liest man ja des Öfteren von diesen Hausschuss. Ja, und da sind wohl an dem Wochenende ja auch zwei Autos wieder wegen Mangel an verkauften Tickets abgesagt worden. 3000 ist natürlich, also für TNA ist das eine sehr gute Zahl, das schaffen die ja auch manchmal. Für WWE ist das natürlich Ja, katastrophal. diese Tapings in, ich habe keine Ahnung, wo das war, TNA on the Road. Ach so. Da sollen wir so um die 3000 Leute gewesen sein. Das ist natürlich für TNA nicht schlecht. Ich habe allerdings von den Tapings on the Tour auch nichts gesehen im Fernsehen jetzt. Die Tapings waren wohl in Huntsville. Genau. Und das Einzige, was ich von gehört habe, ist, dass nachdem diese ganzen Eskapaden von Matt Hardy waren, dass trotzdem bei den Tapings dann die Rückkehr von Jeff Hardy aufgezeichnet wurde. Ja, und der soll ja in sehr gutem Zustand sein, was man von Matt Hardy, also ich habe mir da mal so diese letzten zwei Videos von ihm auf YouTube angeguckt, also da weiß man auch nicht, was man sagen soll. Da sitzt man dann irgendwie mit der Hand vorm Kopf vom PC und denkt sich, oh Gott. Kann man das sehen, dass er betrunken ist oder was ist sein Zustand? Oder ist er überall verletzt oder was meinst du mit Zustand? Oh Gott, du, nee, ich weiß, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob der diese YouTube-Videos, die er da gedreht hat, ernst meint. Wenn ja, dann würde ich sagen, der soll mal ganz schnell in irgendeine Klinik. Am besten in irgendeine Anstalt. Woran erkennst du das? Das an dem, was er das sagt oder wie er spricht oder was ist da selbst? Nö, das erkenne ich an dem, was er sagt. Also, wenn er das wirklich ernst meint, also, er hat was von geredet, von wegen, ja, erstmal war sein ganzes Haus verwüstet. Er meinte, irgendwelche, ja, ich weiß nicht, irgendwelche paranormale Leute, Geister, whatever, waren da und er weiß nicht, was da vor sich geht und er weiß nicht, was als nächstes kommt. Das ganze Haus war da verwüstet, er ist da praktisch durchs Chaos gelaufen, hat das da alles gezeigt und Aber das müsste eigentlich doch auf deiner Wellenlänge liegen. Du glaubst ja auch so an so paranormale Sachen. Das ist ja ja, nicht natürlich. so. ││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││����【 ====װ││││││││││││││││││││││││ Nee, also und dann auch noch, wie der Matt Hardy da dann pustend vor der Kamera stand und so all und ich weiß nicht, also wenn das jetzt kein Scherz ist und wenn das wirklich so, also wenn der wirklich so durchgeredet ist und das jetzt auch noch für ernst hält, was er dort gedreht hat, dann sollte der ganz, ganz schnell in irgendeine Anstalt. Ja, aber vielleicht sind da ja wirklich Geister. Das weiß man ja nicht. Ja, vielleicht gibt es ja noch mehr solche Leute. So, das davon. Wollen wir mal ein Experiment... Ich bin mal über deinen Smackdown-Bericht gespannt. Da habe ich mehrere Fragen zu. Ja, wollen wir mal ein Live-Experiment machen, Thomas? Ja, was ist denn das Live-Experiment? Das Live-Experiment ist so, dass deine Verbindung gerade so schlecht ist und du so mies klingst, dass du jetzt einfach auflegst und nochmal anrufst. Oder ich lege auf. Wollen wir das wagen? Er muss ja kurz warten. Dann muss ich ihm die Sachen jetzt zusammenlegen, weil ich bin jetzt gerade am Abwaschen. Oh, das wird's. So, ich lege jetzt auf. Ja, ist in Ordnung. So, Live-Experiment läuft. So, gleich gibt es dann den Smackdown-Bericht. Wir werden natürlich vorher auch nochmal auf die Smackdown davor eingehen, wie wir das versprochen hatten. Natürlich nicht so ausführlich, aber wir werden das alles machen. So, Thomas braucht sehr lange, um die Nummer zu wählen. Jetzt muss ich nur noch auf die Lautsprechertaste kommen. Was vielleicht das nächste Problem sein könnte. Thomas, wir können dich noch nicht verstehen, denn... So, jetzt können wir dich verstehen. Können wir mich verstehen? Ja. Ist besser? Jetzt gerade schon, ja. Jetzt gerade schon. Ich habe noch eine Idee. Ich kann hier noch das Ding hier ausschalten. Ich habe hier noch dieses Teil vom Computer laufen. Das kann ich nochmal ausmachen. Ja, also jetzt gerade klingt ganz gut. So, ich habe das gerade... Jetzt habe ich so ziemlich alles ausgemacht, was irgendwie die Strahlung aussenden könnte. Okay, jetzt merke ich gerade, es... Ich kann jetzt weiter abwaschen, weil beim Abwaschen entsteht keine Strahlung. Okay, ich habe gerade gemerkt, es klingt... Allerdings auch sagen, ich wohne ja gegenüber von der Moschee hier und ich weiß nicht, ob Ramadan ist oder ob die einen neuen Chef da haben. Da sind jedenfalls jetzt immer viel Gesänge. Vielleicht wird durch diese Gesänge auch irgendeine Strahlung ausgesandt. Ja, es ist auf jeden Fall teilweise immer noch ein bisschen zerstückelt. Aber das wollen wir, da wollen wir jetzt auch nicht weiter hier drum stören. So, wir wollen erstmal auf die Smackdown vor zwei Wochen noch ganz... Wobei im Moment ist auch leise. Meistens geht es dann abends wieder weiter. So, wir wollen jetzt mal auf die Smackdown von vor zwei Wochen mal einmal ganz kurz eingehen. Das hatten wir versprochen. Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Nicht auch nicht. Also ich möchte eigentlich nur sagen... Hat man eben. Also es wurde sich letztlich hat man dann eine Battle Royale angekündigt für den Main Event. Ich glaube, das waren 20 Leute. Viel mehr bekommt man da auch fast nicht mehr rein bei dem Roster. Ach stimmt, das war die Sendung. Die war ganz gut. Da war ja ein gutes Match zwischen Daniel Bryan und... Das weiß ich nicht mehr. Alberto Del Rio, glaube ich. Genau, Alberto Del Rio. Keine Ahnung. Das war allerdings auch nicht allzu wichtig. Ja, nö, war wichtig, aber war ein gutes Match. Deshalb ist mir in Erinnerung geblieben. War ein schöner Finisher, ja. So, also die Battle Royale, die hat mich erinnert an eine Battle Royale aus dem Jahre 2005, müsste das gewesen sein, ganz stark. Ja, als Batista unter... Bei WrestleMania 1 gab es ja auch eine Battle Royale, glaube ich, oder war es bei WrestleMania 2? Nee, war bei WrestleMania 2. Die wollen wir ja auch noch retten. Nee, auf jeden Fall, ja. Ja, die Battle Royale hat mich stark an eine Battle Royale aus dem Jahre 2005 erinnert, die auch bei SmackDown war. Ich glaube, es gibt sowieso nur Battle Royale bei SmackDown, bei Raw gab es die, glaube ich... Ja, höchstens mal mit den Diven. Auf jeden Fall aus dem Jahr 2005, das war, als Batista unter Tränen seinen World Heavyweight Title abgeben musste, der Titel vakant war und dann im Main Event die Battle Royale um den vakanten Titel war. Also der Gewinner der Battle Royale bekam direkt den Titel und als dann Kurt Angle, ich glaube, überraschend auch mit Daivari reinkam und dann am Ende, ich glaube sogar via Angle Slam gegen Mark Henry aus dem Ring die Battle Royale gewonnen hat, neuer World Heavyweight Champion war. Und da dann im Feuerwerk und Konfetti-Regen da dann gefeiert hat. Da hätte ich mich jetzt zum Beispiel nicht dran erinnert. Ich habe dir jetzt gerade schon, als du sagtest, 2005 Titel verloren, habe ich gerade schon überlegt, wer könnte damals wohl den Titel bekommen haben. Und wenn, da ich nicht wusste, also jetzt, wo du Chad Engel sagst, fällt mir dann wieder ein. Aber wenn du nichts gesagt hättest, hätte ich auf JBL getippt, weil der mal so eine lange Zeit hatte, wo er SmackDown-Champion war. Das auch ich. Vielleicht. Den Titel hat er aber, glaube ich, das war, glaube ich, 2004. Den hat er, glaube ich, da gegen Eddie Guerrero gewonnen, ne? Ja. Das weiß ich nicht mehr so genau. Vielleicht war es auch 2006, aber ich bin mir eigentlich recht sicher, dass es 2005 war. Das weiß ich noch sehr genau. Das war noch die Zeit, als ich. Wobei, wenn JBL den Titel 2004, ich glaube, das war ein No Way Out, oder? Gegen Eddie gewonnen hat. Und er hat mindestens ein Jahr lang, wenn nicht länger, den Titel gehalten. Das könnte 2005, 2006 schon gewesen sein. Weil dazwischen muss, nee, das war wahrscheinlich eher 2006, weil dazwischen muss ja dann irgendwie ein Titelband von Batista gewesen sein. Naja, auf jeden Fall, da kann ich mich noch recht gut dran erinnern, weil das war die Zeit, als ich SmackDown noch auf Tele 5 mit den deutschen Kommentatoren geguckt habe. Hast du eigentlich schon mal montags, ich glaube montags ist es, ne? Da gibt es ja auf Eurosport auch so eine Zusammenfassung des aktuellen Geschehens, nee. So halbe Stunde WWE. Ist das eigentlich das Aktuelle oder sind die da zwei, drei Wochen zurück? Nee, das ist, denke ich mal, auch das Aktuelle, aber gesehen habe ich es noch nie, nee. Also an sich könnte ich das ja, wenn ich es mal nicht schaffe, SmackDown zu gucken, könnte ich ja dann an dem Montag danach mir das angucken. Es wäre mal eine Idee zu gucken. Wenn ich wüsste, wie der ganze Spaß heißt, könnte ich auch mal gucken, wann das überhaupt kommt. Ich glaube, das ist so dieses, das ist ja dieses Segment Clash Time, heißt das ja, glaube ich, bei Eurosport, wo dann lauter Kampfsport kommt. Und ich glaube, das geht um 9:30 oder so los. Ne? Und ihr läuft da nicht auch noch Vintage Collection, das gibt's wahrscheinlich auch noch, oder? Mit den Klassikern. Ja, das läuft auf Eurosport. Das habe ich aber auch schon hin wieder mal gesehen. So leicht. Ich werde jetzt mal ins Wohnzimmer gehen, zur Fernsehzeitung. Und dann werde ich dir mal das gesamte Eurosport-Programm der nächsten drei Monate, nein, habe ich ja gar nicht, vom Montag, den relevanten Teil werde ich dir dann jetzt mal mitteilen. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. So, also Eurosport, wo haben wir es denn? Auf der siebten Seite Eurosport. Ja, diese Woche leider nicht, da gibt es Tennis Live US Open. Dann werde ich mal gucken, ob in der Fernsehzeitung für die nächste Woche, ob sie dann mit dem Tennis fertig sind. So, auf jeden Fall bei der SmackDown Battle Royale, da gab's. Mal kurz, wir sind ja gleich soweit, ne? Ja, du, die war ganz interessant. Nächste Woche Montag gibt's auch wieder Wer wird Millionär, fällt mir gerade ein. Ja, auf jeden Fall, die Battle Royale, die hat mir sehr gut gefallen. Deshalb erinnert die mich ja auch an diese gute Battle Royale aus 2005, 2006. Ich spiele so lange Tennis, also in der Woche danach ist auch noch Tennis. Also mit der Clash Time wird das nichts. Und ja, die Battle Royale, da gab es dann ein paar ganz schöne Szenen. Mark Henry war für eine Zeit lang draußen, hat da ein bisschen Chaos gemacht. Und am Ende war das dann so, dass, ich glaube, Mark Henry Sheamus rausgeworfen hat. Und dann gab es kurze Szenen zwischen... Ja, aber natürlich nicht richtig draußen. Dann gab es Szenen zwischen Mark Henry und Sin Cara. Haha. Da gab es Szenen zwischen Mark Henry und Sin Cara. Jetzt mal ernsthaft, muss doch mal ein bisschen erklären, was war denn. Ja, ich meine, wenn Mark Henry draußen war, aber nicht rausgeworfen wurde, dann ist das ja wohl soweit klar, dass er nur. Nee, nicht übers oberste Seil, das sollte man wissen, da wollen wir uns auch gar nicht mit auffallen, denn wenn wir alles so weit erklären, dann sind wir bis morgen nicht fertig und das wäre nicht vom Vorteil. So, auf jeden Fall gab es dann... Bis halb sieben Zeit, ne? Du musst dich ein bisschen beeilen, nicht, dass du immer so aufhältst. Bis halb sieben? Ja, halb sieben, normale Zeit, ne? Oh. Ja, dann würde ich sagen, bist du einmal ganz kurz halb ruhig. Halb sieben gibt es ja in jedem ordnungsgemäßen deutschen Haushalt Abendbrot. Ich befürchte hier nicht. Ich sag dich auch in jedem ordnungsgemäßen deutschen Haushalt. Das stimmt, da hätte ich drauf hören müssen. Das kannst du gerne mal aber euch im Haus weitersagen. Nö. Auf jeden Fall, am Ende gab es dann ganz schöne Szenen zwischen Mark Henry und Sin Cara, so ein bisschen Highflying, wo dann letztlich Mark Henry Sin Cara aufgefangen hat und dann The World Strongest Slam verpasst hat, dann via Gorilla Press Slam über die Seile geschmissen hat. Das heißt, Mark Henry ist Number One Contender auf den Titel von Randy Orton. So, das war diese Woche. Die Woche vor zwei Wochen. Die Sendung vor zwei Wochen. Ja, was jetzt interessant wird, aber das kannst du mir dann nachher sagen, wenn du den anderen Smackdown-Review machst. Vielleicht kam da ja auch eine Erklärung, warum dann jetzt bei der Super Smackdown-Sendung Randy Orton gegen Christian ist und nicht gegen Mark Henry. Das ist ja schon ein bisschen komisch und ich hoffe mal nicht, dass bei Elimination Chamber Hell in a Cell, dass Hell in a Cell gegen Mark Henry wird. Das würde ja eine Katastrophe werden. So, Raw aus Edmonton, Alberta, Canada, aus dem Recall Place. Nee. Rexel? Whatever. Who knows. Alberto Del Rio kam mal wieder raus, der WWE Champion, und John Cena kommt raus, stellt sich vor und Cena hat ja jetzt seinen Hass gegen Alberto Del Rio, weil der einfach nur eingecashed hat, CM Punk kommt dazu und verteidigt wieder Alberto Del Rio, dass das ja sein gutes Recht wäre. Genau. Und CM Punk und John Cena, die witzeln so ein bisschen gegen Del Rio. Lassen den nicht reden und so ein Quatsch und naja. Dann kommt noch Triple H dazu. Und jetzt muss ich erstmal nachdenken. So, Ich weiß auch nicht mal, worum es geht. Ich weiß, dass sie alle lange im Ring standen und ich weiß, dass am Ende dann bei diesem Segment rauskam, dass sie noch. Also Triple H macht klar, Triple H macht klar, dass man Rematches nicht einlösen kann wie der Money in the Bank Koffer und beide, was heißt beide? Beide haben noch ein Rematch offen und Beide wollen ein Rematch haben. Und der wird in dieser Sendung durch ein Match entschieden. genau, im Main Event. Also Das CM heißt, wir Punk. sehen nochmal Cena gegen CM Punk und der Gewinner hat sein Rematch. Ja, also diese Paarung, wenn die jetzt am Superdienstag auch nochmal gemacht wird, die wird ganz schön übelst im freien Fernsehen rausgeschmissen. Ja, das ist in dem Sinne aber, glaube ich, nicht mehr so schlimm, da man mit der Storyline, beziehungsweise zumindest mit den Matches schon relativ am Ende ist. Ja, das, was ich schade finde, ich hätte das gerne nochmal bei LNSL gesehen. Ich glaube, das hätte ein gutes Match mit der. Das Problem ist, Hell in a Cell ist noch 1,5 bis 2 Monate hin und naja. Vielleicht kann man ja dann die Fehler nochmal kurz wiederbeleben. Tja. So, Also, ich Alberto finde Del Rio hatte auf jeden Fall auch noch ein Match und zwar. Alberto Del Rio hatte auch noch ein Match und zwar konnte er John Morrison im Cross-Arm-Breaker aufgeben lassen. Das war ein schönes Match. Eve Torres besiegt Nikki Bella. Ja, war richtig gut. Eve Torres besiegt Nikki Bella und vor den Diven-Matches gibt es jetzt immer so ein bisschen was eingespielt von Beth Phoenix und Natalya, so ein paar kurze Promos, das war ganz gut. Hier zum Beispiel haben sie nochmal klar gemacht, dass sie nicht sagen werden, was sie wollen. Ja, und nach dem Match kommen Beth Phoenix und Natalya auch noch auf die Rampe und dann gibt es noch so einen kurzen Blickkontakt. Mehr ist es nicht. das habe ich schon wieder größtenteils vergessen. Ja, Vicky Guerrero kommt in die Halle und kündigt ihren neuen Star an, Jack Swagger, den wird sie jetzt managen. Mal sehen, was daraus wird. Alex Riley besiegt ja Jack Swagger via Roll-Up, denn während des Matches kommt Dolph Ziggler zum Ring, diskutiert mit Vicky und Vicky fällt. Sieht natürlich so aus, als hätte Dolph Ziggler sie geschubst. Jack Swagger geht natürlich dazwischen und als er wieder in den Ring geht, wird er dann direkt von Alex Riley eingerollt. Es gibt schon wieder diese eine Sequenz, wo Jack Swagger versucht, die Gut Wrench Powerbomb zu zeigen und Alex Riley, ich weiß nicht, ob es diesmal geplant war, so als kontermäßig, oder ob Alex Riley wieder so schlecht gesprungen ist, es sah auf jeden Fall wieder ziemlich schrecklich aus. Nee, diesmal war es geplant. Jetzt wollten sie im Prinzip sozusagen sagen, haha, letzte Woche, das war gar nicht, das war alles so gewollt und diese Okay. Woche machen wir das nochmal. Also das war ein bisschen albern. Sah schrecklich aus. Ja, das war, also diesmal sah es quasi schrecklich mit Absicht aus und letztes Mal sah es zufällig schrecklich aus, was das auch nicht besser macht. Nee, zumal jetzt viele Leute vielleicht denken, okay, schon wieder nicht geklappt. Man hätte es einfach lassen sollen. Ja, ich verstehe die Logik sogar noch, aber die Logik geht nicht so ganz auf. Wobei es dann natürlich keine Logik ist, ne? Es ist versuchte Logik. Schwierig, schwierig. So, Triple H kommt und Triple H hat letzte Woche mit Kevin Nash über die SMS gesprochen und heute hat er Nash eingeladen. Über die SMS, wer ist denn die SMS? Ja, Hunter hat die SMS auf jeden Fall nicht verschickt, meint er. Nash kommt raus, Nash glaubt und respektiert diese Aussage, aber er respektiert nicht CM Punk. Triple H meint, dass Kevin Nash hier nicht unter Vertrag steht. Und die Security letzte Woche diente zum Schutz von CM Punk, damit Kevin Nash da halt keine Leute verprügeln. Kevin Nash steht ja nicht unter Vertrag, darf also hier niemanden fertig machen und sowas. Darf ja auch niemanden rausrufen. Er darf CM Punk, mein Triple H, in irgendeiner Bar oder um die Ecke auf einer Straße sonst wo zusammenschlagen. Das wäre ihm ja eigentlich egal. Aber hier halt Aber nicht. glaube ich, die ist aber gesetzlich, glaube ich, auch nicht erlaubt. Nee, nicht ganz, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, Triple H meint jetzt, Kevin Nash soll doch die Halle verlassen. CM Punk kommt dazu. Und Punk glaubt hier niemand und wettet darauf, dass Stephanie McMahon die SMS verschickt hat. Und er will jetzt endlich Klarheit und will das machen, was er schon letzte Woche machen wollte, und zwar Kevin Nash mal so fertig machen. Triple H geht dazwischen und CM Punk meint, ja, was hat Triple H eigentlich für ein Problem, er mochte CM Punk noch nie und so weiter und, ja, jetzt bin ich am Überlegen, wie ich das nett formuliere. Sagen wir einfach, CM Punk provoziert weiter Triple H. Genau, und dann schlägt Kevin Nash, glaube ich, CM Punk nieder. Ja, ich weiß gar nicht, gab es da einen Big Boot oder gab es einen normalen Schlag? Naja, auf jeden Fall, es gab wieder ein paar Provokationen von CM Punk mit Anspielungen auf Stephanie, die ja die Ehefrau von Triple H ist und ja. Letztlich gibt es dann den Schlag von Kevin Nash und Triple H macht das einzig Vernünftige, schnell flüchten. Ja. Überflüssiges Segment. Kevin ja. Nash war ziemlich schlecht. Ja, ich bin sowieso nicht der größte Kevin Nash-Fan. Ich glaube, das ist so jemand wieder, der ist so alt, der braucht nicht mehr einen Ring. Nee, vor allem, also wenn er in den Ring geht, das Match wird ja noch schlimmer und die Promos sind auch nicht so toll. Also, nee. Der dachte ja, er könne sehr gut irgendwie bei den Promos mit CM Punk mithalten, das stimmt aber leider nicht. Nee, war ich auch eigentlich nicht von ausgegangen. Seine Promos sind sehr schlecht, zumal er sich auch durch diese Wortrufe des Publikums sehr aus dem Konzept bringen lässt. Das ist nicht so wie bei, wenn man halt eine Art Truth oder The Mist vergleicht, die dann durch diese Wortrufe mit in die Promos einbauen. Das kriegt Kevin Nash nicht hin, er weiß dann nicht mehr, was er noch sagen wollte. Nee, und er spricht auch sehr, sehr unklar. Er hat so ein fieses Nuscheln an sich, da muss man immer ganz genau zuhören. Ja, relativ. Da habe ich jetzt nicht das Problem mit. Nee, habe ich auch kein Problem mit. Aber ist auf jeden Fall ein schlechtes Segment. Ja, und Kevin Nash meint dann noch Backstage. Man muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass man den Punk, nur weil er so gute Promo hält, nicht zu oft rausschickt, dann nutze ich das irgendwann auch ab. Ist richtig, noch hat man das Gleichgewicht. Kevin Nash meinte auf jeden Fall noch Backstage, dass Triple H sich sehr verändert hat. Ja. Und dann verlässt er die Halle. So, dann gibt's ein Match um die WWE Tag Team Champion Titel. Jerry Lawler macht an der Stelle mal wieder ordentlich Krawall und meint, die Titel wurden ja schon ewig nicht mehr verteidigt. David Otunga und Michael McGillicuddy, was sind das denn für Idioten? Die haben ja gar keinen Namen, die haben ja noch nie was gezeigt. So baut man also anscheinend Tag-Team-Leute auf? Ja, das klang so ein bisschen so, als wenn die kurz vor dem Rauswurf sind als Tag-Team. Das klang schon sehr stimmig gemacht und das hat er ja sich mit Sicherheit nicht selber überlegt. Das hat er ja sicherlich als Ansage vorher bekommen, dass er die fertig machen soll, nehme ich mal an. Und das klingt ja dann fast schon so, als wenn die jetzt, also nachdem sie die Titel schon verloren haben, dass sie auch noch wirklich rausgeschmissen werden. Ja. Ja, genau, sie haben die Titel verloren. Ich glaube, dass vielleicht noch ein, zwei Mal jobben dürfen und das war's dann. Ja, was schade ist. Die neue Musik ist gut. Da können sie die ja Justin Gabriel wiedergeben. Der hat ja jetzt wieder was Neues, was mir wiederum nicht so gut gefällt. Kannst ja die Musik kaufen und dann zu Hause anhören. Das könnte ich auch machen, aber das ist nicht das Gleiche. Also als Tag Team bringen die nichts und nur wegen der Musik, glaube ich, muss man ich finde die als Tag Team gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, man könnte die mal vernünftig aufbauen und dann sind die auch sehr gut. Naja, auf jeden Fall, die Tag-Team-Titel haben sie verloren an Kofi Kingston und Evan Bourne. Die sind schon mal ein Tag-Team, wo man sagt, okay, das sind zumindest zwei Mid-Carder, die haben einen Namen, die haben einen ganz guten Kampfstil, der ist ganz unterhaltsam, also die finde ich als Tag-Team-Champions besser. Nee, ich auf jeden Fall nicht. Warum nicht? Nee, ich finde das von der Zusammenstellung, ich weiß nicht, das sind einfach so zwei Leute, die sind irgendwie zusammengewürfelt, die haben nicht viel miteinander zu tun und fertig. Ja, gut. Nee, auf jeden Fall Backstage meinten die dann auch, sie haben so zu. Wenn sie jetzt noch sozusagen, so wie damals bei Tito Santana und wie hieß der andere, Rick Mattel, wenn sie jetzt noch dann irgendwie so eine einheitliche Klamotte kriegen und dann irgendwie Strikeforce heißen, dann passt das schon. Was mir übrigens gerade noch einfällt, Todd Grisham hat die WWE verlassen. Wer hat die WWE verlassen? Todd Grisham, oder verlässt, auf jeden Fall, ist nicht mehr. Ja, das habe ich gehört. Der ist auch wie Jonathan Coach, bin auch zu diesem Sportkanal gegangen. Ja, schade. Jemand, den ich eigentlich mal ganz gerne gesehen habe. Ja, das hat sich ja schon über längere Zeit angekündigt. Ne? Das ist richtig, aber ich habe natürlich immer noch gehofft. Er hat nur noch NXT gemacht und ein bisschen Backstage und das war ja damals, glaube ich, schon so abgeschnitten, dass er dann gehen wird. Ich habe übrigens mal, weil diese aktuelle NXT-Staffel, ne, die geht ja so ewig und lang und alle fragen sich, wie lange geht das noch, die endet ja niemals. Ja. Ich habe mal in die erste Folge reingeguckt und ich muss sagen, die... Ja, ungefähr, die war ja vor anderthalb Jahren die erste Folge, ne? Ja, so ungefähr. Man hat das hier natürlich alles im Archiv. Und das ist, muss ich sagen, es könnte vielleicht sogar eine ganz unterhaltsame Staffel sein. Mir wurde da auch... gesagt, es gab da wohl sehr gute Matches und einige Sachen, die empfohlen werden und ein paar ganz witzige Sachen und so, Segmente und so weiter. Ich hatte mal reingeguckt und ich hatte entdeckt, das wusste ich auch noch gar nicht, William Regal sitzt da ja am Kommentatorenpult für die Staffel über. Mit Todd Grisham, oder? Ich glaube schon. Dann müsste ja jetzt eigentlich mit dem Weggang von Todd Grisham auch die NXT-Staffel zu Ende sein, oder ist da ein Wechsel bei den Kommentatoren? Ich habe aber Todd Grisham diese Woche noch irgendwo gesehen, meine ich eigentlich. Das kann ja sein, dass noch eine Aufzeichnung war und er die noch mitgemacht hat und dann Feierabend war. Nee, ich halte es ehrlich gesagt, weil ich das mit Todd Grisham habe ich auch schon vor einer Zeit gehört, das fällt mir nur gerade ein. Ich halte es für möglich, dass der erst nochmal die letzten Sachen fertig filmt und so. Ja, das kann auch sein. Naja. Also ich glaube nicht, dass NXT sehenswert ist. Ja, ich weiß nicht. Aber Donny Curtis, der große Gewinner, der ich weiß nicht wie viel in Staffel, nachdem er jetzt bei SmackDown mit 70 Vignetten angekündigt wurde und dann zu Tode gejobbt wurde und jetzt bei der Battle Royale auch einfach mal rausgeschmissen wurde, kriegt jetzt eine neue Musik. Die Band, die Musik für Sheamus gemacht hat, darf jetzt für ihn die Titelmusik machen. Und dann darf Johnny Curtis, weil er ja so ein hervorragender Wrestler ist, zu Raw wechseln. Wo hast du das denn gehört? Habe ich vorhin in irgendeinem Blog gelesen. Oh. Das ist interessant. Hat der Johnny Curtis eigentlich wirklich NXT gewonnen? Ja. Okay. Nee, ich habe es ja nicht verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Ich lese da auch nicht mal mehr Berichte zu. Ich auch nicht. Ich habe da nur dann halt immer gelesen, Johnny Curtis, der die so und so vierte Staffel von NXT gewonnen hat. Ja. Naja, ich habe mal über nachgedacht, ob ich die Staffel vielleicht mal anfange zu gucken. Aber so ewig lange dürfte die ja eigentlich auch nicht mehr gehen, ne? Also ich würde an einer Stelle das nicht machen. Das ist Lebenszeit, die kriegst du nicht zurück. Das ist richtig. Nee, ich habe auch noch ein bisschen was anderes zu gucken. So, auf jeden Fall Backstage bei dem Interview, da kommen dann noch Zack Ryder, Derek Bateman und Titus O'Neil hinzu und wieder mit Flasche, was war das, Wein? Nee, Sekt. Sekt. Richtig. Gut erkannt. Mit einer Flasche Sekt sprühen die mal wieder ordentlich voll. Also ich weiß nicht, was da jetzt Backstage bei der WWE los ist, aber anscheinend, sobald da irgendjemand jetzt einen Titel gewonnen hat, kommt da dann Zack Ryder und Co. angerannt mit einer Flasche Sekt und dann gibt's da erstmal Party. Das scheint sich jetzt mal so einzubürgern da Backstage. Das ist eine Alkoholikerfirma. Genau, Zack Ryder ist jetzt großer Alkoholiker, der ist jetzt jedes Mal, wenn da irgendein Titel gewinnt ist, kommt er mit der Flasche Sekt und sprüht da erstmal rundherum. Ne, der kommt eigentlich immer, aber die zeigen es nur, wenn ein Titelgewinn da ist. So, ansonsten macht er das ohne Kamera. Ach so, naja. So. Backstage, wir sehen Triple H und dann kommen John Laurinaitis zu dem gestürmt und meint, Kevin Nash hätte draußen gerade einen Autounfall gehabt. Ja, draußen. Liegt jetzt im Krankenhaus und... Nur, das ist ja auch mal eine gute Meldung, ne? Kevin Nash hatte drinnen einen Autounfall. Ja, das habe ich mir auch gerade vorgestellt, wie der irgendwie drinnen gegen den Fernseher fährt oder sowas. Genau, weil die fahren ja alle, die sind immer in so großen Hallen. Deshalb kommen da auch keine 100.000 rein, wie bei der UFC, weil die brauchen den Platz für die ganzen Autos. Das wäre allerdings mal eine Idee, wie jetzt, wenn der Laurinaitis dazugerannt wäre zu Triple H und von wegen hier, Kevin Nash hat hier drüben da in der anderen Halle da, nee, nicht in der anderen Halle, drüben in der Halle Autounfall gehabt, ist gegen die Wand gefahren. Ja, er sollte dann sagen einfach, Kevin Nash hatte in der Umkleidekabine B einen Autounfall. Kevin Nash ist gegen den Merchandising-Stand gefahren. Genau. Naja, auf jeden Fall gibt Laurinaitis Hunter die Anschrift von dem Krankenhaus und Triple H verlässt die Halle, um in das Krankenhaus zu fahren. Wahrscheinlich, man weiß es nicht. Vielleicht. Woher weiß es eigentlich, dass er einen Autounfall hatte? Was? Woher weiß denn der John Laurinaitis eigentlich, dass der da einen Autounfall hatte? Ich denke mal, das ist die Aufsichtsperson von Kevin Nash und die wurde natürlich direkt vom Krankenhaus angerufen. Ja, das macht Sinn. So, Santino Marella ist auf dem Weg zum Ring, wird direkt von R-Truth und The Miz zusammengeschlagen. Und im Ring gibt es da dann nochmal ein paar Finisher. Und R-Truth spricht über die Little Jimmies und über die Conspiracy, die Verschwörung. Und er meint Triple H, Kevin Nash, Stephanie McMahon, Laurinaitis, Punk und Cena sitzen alle um den Verschwörungstisch und beobachten alle und vor allem er und The Miz stehen unter genauer Beobachtung. The Miz stimmt zu und meint, dass ein anderer Vince weht. Seit Vince McMahon weg ist, ist er hier irgendwie in der Midcard. Als Vince noch da war, war er Champion, hatte bei WrestleMania 27 Main Event, hat John Cena um den Titel klar besiegt und ja. Die beiden wollen gegen die Verschwörung angehen. Und wenn sie keine Gelegenheiten bekommen, dann holen sie sich diese. Und Arschuf meint auch noch, irgendwo eine Gelegenheit, wo wir vorstehen. Ganz klar, die nehmen wir uns. Und dann wird noch ein bisschen gerappt. Arschuf hat einen neuen Song geschrieben. The Miz rappt auch immer ein bisschen mit. Also über die Little Jimmies, die Verschwörung und das dumme Publikum. Und am Ende bei dem Song von Arschuf sagen sie dann noch immer, You suck, zum Publikum. Sehr unterhaltsam. Das muss ich sagen, ist ein Tag Team. Das finde ich wirklich gut. Selbe Melodie wie WhatsApp von früher und nur heißt es am Ende dann halt nicht WhatsApp, sondern You Suck. Nee, es ist nicht, es ist, das ist ganz wichtig, das ist nämlich der Theme-Song, den Arschuf jetzt neu bekommen hat in der letzten Woche, da hatte ich auch schon mal was so gesagt, es ist nicht die gleiche Melodie von WhatsApp, es ist nämlich genau so abgeschliffen worden, dass am Ende, wo das WhatsApp käme, die Melodie an sich wieder in sich zusammengeht, sodass das Publikum gar nicht diesen Zeitpunkt hat, um WhatsApp zu sagen, sodass die Melodie halt doch zu einem Heel passt. Aber es ist auch ziemlich genau dasselbe Lied, Und oder? es ist Gefällt. durch die Off-Stimme von Arschuf, die immer wieder kommt, wirkt es auch so ein bisschen wir und so. Also es passt sehr gut zu Arschuf. Auf jeden Fall. Nicht so gut zu Sim ist jetzt. Ja, an einer Stelle versucht mir zu rappen, das sollte lieber bleiben lassen. Nee, das fand ich ganz gut. Auf jeden Fall tolles Tag Team, muss ich sagen. Also da muss ich sagen, bauen so gut auf. Gefällt mir sehr gut. Kann ich mir gut vorstellen, die beiden im Tag Team, auch als Champions. Man sollte ihnen den Namen geben, Conspiracy. Gegen Kofi Kingston und Evan Bourne kämpfen. Ja, gefällt mir sehr gut, dass man jetzt mal wieder vernünftige Tag Team aufbaut. Und das ist ja jetzt wirklich, bei denen, also das ist nicht wie Kofi Kingston, Evan Bourne, okay, Highflyer, okay, aber bei den beiden, da steht ein Thema zusammen, die haben ein Thema, über das die sprechen können, die können zusammen Promo halten über das gleiche Thema, vernünftig ist, die können beide gute Promos halten, das macht Sinn. Aber stilistisch vom Kampfstil her passen Evan Bourne und Kofi Kingston natürlich besser zusammen. Ja, Gott, aber, na, ich weiß nicht, Art Truth und The Miz, die finde ich eigentlich auch ganz gut, durchaus Gut, passend. ein bisschen sollte das Wrestling ja schon auch noch eine Rolle spielen. Ja, das ist richtig, aber ich finde das auch ganz interessant, wenn zwei Leute etwas unterschiedlicher sind im Ring. Das ist dann natürlich auch ziemlich interessant, wie man das so zusammenpackt. Ja, aber ich weiß nicht, das ist so eine Zusammenwürfelung wieder so ein bisschen. Ich meine, man hätte jetzt auch, man hätte dann auch sagen können, irgendwie Rey Mysterio und Evan Bourne oder Kofi Kingston und Rey Mysterio und so und das. Da hättest du dann auch gesagt, okay, das sind zwei Highflyer, das passt zusammen. Ja, ich weiß, Rey Mysterio ist jetzt erstmal weg vom Fenster ein paar Monate. Ja, eben, das ist so eine Zusammenwürfelung, da hätte man zig Leute machen können. Bei The Miz und R-Truth, das sind wirklich die beiden Leute, die in den letzten Monaten über Conspiracy etc. gesprochen haben. Da passen wirklich nur die beiden. Da kann man nicht einfach irgendjemand anderen reinwürfeln, der halt irgendwie den gleichen Kampfstil hat. Nee, das hätte vom Thema nicht zusammengepasst. Die hätten nicht in Promo über Conspiracy. Ja, aber das wäre wieder so aus dem Stegreif aufgegriffen. Da merkt man dann direkt wieder, okay, die wollen ein Tag Team machen, die denken sich irgendwas aus. Hier, das ist ja schon seit längerer Zeit so. Das ergibt einfach viel mehr Sinn. So, Alberto Del Rio und. Kann man ja jetzt nicht sagen, dass das ewige Zeit ist. 3 Wochen sind schon einiges, als wenn man jetzt einfach Tag Team aufbaut und direkt beim ersten Promo zwischen den beiden einfach irgendein Thema sich ausdenkt für den einen, damit das irgendwie zusammenpasst. So, auf jeden Fall, Alberto Del Rio, Ricardo Rodriguez und John Laurinaitis gucken sich den Main Event Ringside an. Warum sitzt eigentlich der John Laurinaitis auf jeden Fall? Ja, weil der jetzt ja die Führung hat, solange Triple H irgendwie im Krankenhaus ist. Hat er auf jeden Fall angegeben. Triple H saß doch in den letzten Wochen nicht da irgendwie bei den Kommentatoren, nur weil er die Führung hatte. Nee, das ist aber ein wichtiges Match, das möchte sich natürlich der Laurel Knights angucken und da hindert ihn ja auch keiner dran. Also das finde ich jetzt nicht weiter dramatisch. Ja, vielleicht ist der Laurel Knight ist aber auch ein anderer Typ und sagt sich, okay, so wichtige Matches möchte ich mir gerne Ringside angucken. Und der Triple H sagt, okay, wenn ich mir das im Fernseher angucke, reicht das Backstage. Ja, aber das ist nicht mal Logik. So, der Gewinner des folgenden Matches wird gegen Umberto Del Rio bei Night of Champions antreten. Das dauert noch ein bisschen, du. Das ist in. In 4 oder 5 Wochen erst. Das dauert noch. Gleich können wir mal nachgucken, wenn wir mit Raw durch sind. So, auf jeden Fall, das Match zwischen Cena und CM Punk ist super. Ein sehr, sehr gutes TV-Match. Die Reaktionen sind vor allem super. Vor dem Match, als John Cena sein T-Shirt da wegschmeißt, das kommt zweimal zurück. Das fand ich super. Das gab es ja zuletzt bei ECW One Night Stand 2006. Also, das war super. Ja. Ja, das war super. Da hat sich das Publikum auch ziemlich gefreut. Ich hätte zurückgeworfen. Fand ich auch sehr lustig. Ja, das war super. Würdest du, Mirko, wenn du bei einer Live-Show bist und John Cena wirft dir das T-Shirt zu, würdest du es behalten oder zurückwerfen? An der Stelle hier hätte ich zurückgeworfen. Einfach weil das da so gut passte. Aber nur wenn du der Zweite gewesen wärst. Wenn du der Erste gewesen wärst, hättest du es ja noch nicht gewusst. Nee, dann wäre ich auf die tolle Idee wahrscheinlich nicht gekommen. Als Zweiter, Dritter, Vierter hätte ich es natürlich gemacht. Ansonsten wird das T-Shirt natürlich behalten und schnell bei eBay versteigert. Original-T-Shirt ist hier nicht unterschrieben. Macht nichts. Das müsste man eigentlich mal recherchieren. Wie viele eBay-T-Shirts gibt es, die behaupten, echte Original-John-Cena-T-Shirts zu sein? Das können wir auch nach der Raw nach recherchieren. Wir haben ja unmittelbaren Zugang zum World Wide Web. So, ja, ein sehr schönes Match. Es war sau spannend, muss ich sagen. Also ich saß. Wahrscheinlich gibt es Leute, die sich da, die daraus ein Geschäft entwickelt haben, dass sie sich die T-Shirts in Massen kaufen und die bei eBay als Original-T-Shirts von dem Superstar verkaufen. Ja, ich weiß nicht, ob das nicht auffallen würde. So ein bisschen riskant, denke ich mal. So, auf jeden Fall ein sau spannendes Match, muss ich sagen. Ich stand, ich sag schon eigentlich stand. Ich saß natürlich vom Fernseher und ich war. Ja, ich saß da echt mit so einem starren Blick vor und es war sehr, sehr spannend und wusste, also ich hatte so schon im Kopf, ich dachte schon, okay, dass John Cena jetzt gewinnt, das ist schon relativ wahrscheinlich, aber war natürlich nicht klar und war sehr spannend und es gab leider ein blödes Ende. Kevin Nash kommt rein, lenkt CM Punk ab. CM Punk läuft direkt in den FU, beziehungsweise in den Attitude Adjustment und das war's. Das Aber war. trotzdem, war, also das Ende war in der Tat ein bisschen blöd, aber war auch nicht überraschend, weil offensichtlich, weil ja diese ganze Kevin Nash-Geschichte vorher schon aufgebaut worden ist. Ist auch ein bisschen schade, dass man jetzt einen CM Punk Kevin Nash wieder aufbaut. Aber zumindest kann man dann sagen, bei dem Ende, wie es jetzt war, wenn John Cena dann irgendwie mit Alberto Del Rio das Programm durch hat, dass CM Punk dann einen Grund hat, mal zu sagen, du hast aber gegen mich nicht fair gewonnen. Wir müssen noch mal kämpfen. Naja, auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes TV-Match, muss man sagen. Also das ging schon fast an die 4 Sterne ran, wenn nicht sogar. Ja, so nach dem Match Also stimmt. am Anfang war ich ein bisschen skeptisch, aber nach kurzer Zeit wurde es dann immer besser und immer Ja, besser. die Stimmung, die war Ende, fast zum wie in Ende Chi war es sehr fesselnd. die Stimmung, die war fast wie in Chicago bei Money in the Bank. Fantastisch. John Cena wurde ausgebuht. ganz extrem. Ich glaube, so schlimm war das nicht mal bei Money in the Bank. Ja, das könnte sein. Nach dem Match stürmt Alberto Del Rio in den Ring, um John Cena zu attackieren. John Laurinaitis versucht, Del Rio zu beruhigen. Jedoch lässt Del Rio nicht locker und prügelt weiterhin auf Cena ein und mit dem wütenden Alberto Del Rio, der mit dem WWE-Titel über einem abgefertigten John Cena steht, geht Monday Night Raw zu Ende. Eine sehr gute Ausgabe. Ja, das Schlusssegment mit Alberto Del Rio fand ich auch ganz gut. Ja. Also das ist ja ein typisches... Ja, das war eine leere Wasserflasche, die super weggekippt ist. Ich habe mir ein Glas Wasser eingeschenkt. So, muss ich eine neue in den Kühlschrank stellen? Also dieses Schlusssegment, aber typischerweise gibt es natürlich so ein Schlusssegment, wenn der Heel dann überlegen ist, dass am Ende das Babyface gewinnt. Das wäre natürlich sehr schlecht. Ist richtig, man muss dann natürlich schon auf den Aufbau achten und das wurde dementsprechend eingehalten. Also ich hoffe nicht, dass bei Night of Champions der Titel dann schon wieder zurück an Cena geht. Das fände ich ziemlich übel. Es ist eine starke Möglichkeit vorhanden, sagen wir so. Ja, aber ist sehr schlecht. So, SmackDown aus Calgary, Alberta, Canada. Aus der Scotia. Bin ich auch mal gespannt. Aus dem Scotiabank Settle Dome. Beginnt mit Bret Hart als Gast General Manager für diese SmackDown-Ausgabe. Theodore Long wurde wohl irgendwie verhindert. Da wurde nicht näher drauf eingegangen. Das wurde wohl auch schon die Woche vorher auf www.com die ganze Woche angekündigt. Ich habe das da zum ersten Mal erfahren an dem Abend. Ich hatte das im Wrestling Observer schon gehört. Und er meinte, dass die Super SmackDown Live-Ausgabe in der kommenden Woche seine Idee war. Dort wird es dann auch zum World Heavyweight Champion Titel-Match zwischen Randy Orton und Mark Henry kommen. Dann kommt allerdings Christian heraus, spricht... Ich dachte, da kommt Randy Orton... Achso, okay, da kommt jetzt, okay. Ja, das ist das Angekündigte. So, Christian kommt heraus, spricht über sein Match beim SummerSlam und gibt natürlich Edge die Schuld an seiner Niederlage, weil er sich wegen Edge nicht mehr konzentrieren konnte den ganzen Abend über. Und Christian fordert sein Rematch für die Super SmackDown kommenden Dienstag und Bret Hart sagt auch wieder, Christian soll sich nicht wie eine Heulsuse aufführen. Sein Verhalten sei eine Schande für WWE-Universum, für Kanada und so weiter und so fort. Christian hat ja vorgesorgt und hat eine richterliche Verfügung mit und bekommt somit zuerst sein Rematch um den Titel zugesprochen, bevor irgendjemand anderes ein Titelmatch bekommt. Ja, wie auch immer das gehen soll. Und Spread meint, ja okay, gibt dann nach und kündigt das Titelmatch zwischen Christian und Randy Orton an, welches dann in einem Steel Cage Match stattfinden wird. Dann kommt noch Mark Henry heraus und stellt klar, dass er hier schon 15 Jahre tätig sein und sich den Titelshot verdient hätte. Allerdings gibt es immer noch Leute wie Bret Hart, die ihn halt nicht entsprechend respektieren. Und Mark Henry meint auch, er würde zwar Bret Hart respektieren für das, was er getan hat, aber seine Wut kann er halt nicht kontrollieren. Und lässt dann auch Bret Hart gar nicht erst reden. Mark Henry meint direkt, dass er nächste Woche auf den Sieger des Cage-Matches treffen wird. Und Sheamus kommt noch hinzu und erzählt eine Geschichte. Um seinen Onkel. Das war aber ein langes Segment. Es ist jetzt vom Erzählen her länger, als es scheint. So, Sheamus erzählt irgendwas von seinem Onkel, der einen Bullen kastrierte. Und der Celtic Warrior hat das gleiche vor. Hat er auch und mal Verlag gesagt? Mit Sicherheit. Sehr gut. Henry wird von Sheamus aus dem Ring befördert. Das heißt, Mark Henry hat durch seine tyrannisierende Art, was ist da jetzt das Richtige? Du kannst nur beides sagen. Ja, ne? Auf jeden Fall hat er durch seine Masse hat er jetzt erst hinbekommen, dass er dann halt den Sieger des Steel Cage Matches gegenübersteht. Haben wir verstanden. Wie war das? 0815. Nicht oder? So toll, fand ich. Und wie war die Reaktion, als er reingekommen ist vom Publikum, weil es war ja in Kanada? Ja, die war gut, natürlich. Okay. Naja. Dann machen wir weiter. Also Mark Henry fand ich auf jeden Fall wieder sehr, sehr gut. Sheamus ist auch immer gut, Christian auch soweit okay, wobei ich das mit diesem richterliche Verfügen und so sehr seltsam finde. Das könnte ja dann jeder machen. Aber. So, Christian besiegt dann noch Daniel Bryan via Killswitch im ersten Match des Abends. Wie war das? Das soll sehr gut gewesen sein, habe ich gelesen. Ja, Match war gut. Ja. Vergleichbar mit dem... Wie war denn der Kommentar? klar, wenn das Match hat Michael Cole die ganze Zeit wieder erzählt, wie langweilig Daniel Bryan ist. Es ist mir nicht übermäßig aufgefallen, deshalb kann es nicht allzu schlimm gewesen sein. Okay. Ich kann auf jeden Fall sagen, dieses Match ist vergleichbar mit dem der Rio Opener bei Raw. Von der Qualität. So, Wade Barrett betritt die Halle und beziehungsweise Wade Barrett ist schon im Ring, als wir dann aus der Werbung zurückkommen. Ebenfalls im Ring ist so ein lokaler Wrestler, der sieht schon recht seltsam aus. Und, was? Wieso sieht er seltsam aus? Das kann ich nicht. Das... Oder nee, oder komische Haare? Das kann ich nicht beschreiben, den musst du gesehen haben. Nee, es ist auf jeden Fall auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, Wade Barrett weigert sich den Match gegen den lokalen Wrestler und zu bestreiten und meint, an die Leute, die das festgelegt haben. Er fühlt sich gedemütigt und er war schon mal Champion und so weiter und er tritt auch nicht gegen so einen kleinen lokalen Wrestler an und verlässt dann einfach die Halle. Mhm. So, Alberto Rio gegen Sin Cara wird angekündigt. Dann gibt es noch ein Match von Sin Cara. Es wird ja jetzt übrigens auch drüber diskutiert, dass man den Original Sin Cara entlässt und der Hunico das weiter regelt. Ja, es gab da jetzt wohl am Wochenende ja ein bisschen Drama, ne? Also der Hunico, der hat ja wohl jetzt bei dieser, das musst du mal erzählen, der hat ja jetzt ein Match gegen Alberto Del Rio. Erzähl mal, wie das Match war, weil ich habe von der, als das dann aufgezeichnet wurde in der Halle, habe ich dann halt Berichte gehört, dass bei dem ersten Match einige Spots so daneben gegangen sind, dass während der Live schon die dann nochmal ein zweites Mal reingerufen worden sind. Und ich weiß nicht, ob die dann nochmal ein ganzes Match gemacht haben oder nur die Schlusssequenz. Und die war aber auch nicht viel besser, damit sie das irgendwie aus zwei Matches noch irgendwie vernünftig zusammenschlagen können. Und das soll bei dem Publikum dann auch für ziemlich schlechte Stimmung gesorgt haben. Also nachdem die zum zweiten Mal da reingeschickt haben, war das Publikum wohl im Prinzip nur noch am Buhen und ziemlich erbost, weil ja der Fluss dann aus den Matches ganz raus war. Wie war das Match und hast du da was von gemerkt, dass das zusammengeschnitten war? Das Match war gegen Heath Slater und nein, mir ist gar nicht aufgefallen, dass da irgendwas zusammengeschnitten war und SmackDown ist ja jetzt auch nicht live normalerweise und dementsprechend kann man ja alles an Jubel und so rausschneiden, einschneiden und so weiter und so fort. Mir ist gar nichts aufgefallen. Ich fand das wie ein normales Encounter-Match. Mir ist aber jetzt auch nicht, ich weiß nicht, eigentlich ist kaum was daneben gegangen. Und auch das Finish war soweit okay. Das war ganz normal dieses Double Springboard Rolling Thunder und dann mit Moonsault und so. Ja, komisch. Dann vielleicht war das bei der zweiten Aufzeichnung dann noch besser, dass es nicht so stark daneben gegangen ist. Jedenfalls der Vince McMahon, der ist wohl nicht so richtig zufrieden mit dem Hunico, der da die Rolle spielt. Er meint wohl, dass er die Moves nicht so richtig hinbekommen hätte bei der Aufzeichnung. Und gleichzeitig war wohl Sin Cara jetzt quasi irgendwie, hat er wohl am Wochenende irgendwie House-Shows für SmackDown, also der Original, der Mystico quasi als Sin Cara, hat wohl für House-Shows wieder Auftritte gemacht und soll sich da Backstage wieder so daneben benommen haben. Der macht ja dann Backstage offensichtlich die anderen Wrestler schlecht, weil er meint, er ist der Größte und alle anderen können nicht richtig wresteln. Und nachdem er sich da wieder so aufgeführt hat, hat McMahon wohl dann irgendwann die Schnauze voll und hat ihn irgendwie dann nach Hause geschickt. Also das ist im Moment so ein Hin und Her. Sie wissen noch nicht genau, sie wollen auf jeden Fall Sin Cara als Charakter beibehalten, weil er unglaublich viel Merchandise verkauft und offensichtlich auch furchtbar teuer. Also dieser Vinny hat bei der SmackDown House Show, wo er da war, von der ich am Anfang erzählt habe, erzählt, dass sie so eine Sin Cara Maske für $75. Das sind ja dann bei uns, weiß ich nicht, 50, 60 Euro oder so verkaufen und die verkaufen wohl da tatsächlich einige von. Und ja, wohl auch sehr, sehr viele T-Shirts und anderes Zeug. Also die wollen auf jeden Fall, dass WWE will auf jeden Fall, dass dieser Sin Cara Charakter bestehen bleibt. Die wissen, sind sich halt im Moment noch unsicher, ob wenn sie den Mystico rausschmeißen und diesen Unico und weiter unter der Maske lassen, ob das dann weiterhin so funktioniert mit dem Charakter. Und deshalb, sie wollen ihn eigentlich loswerden, weil er sich Backstage so schlecht verhält, aber wissen nicht, ob sie sich leisten können. Das finde ich auch interessant. Ja, deshalb achte ich jetzt immer irgendwie bei den SmackDown-Aufzeichnungen, ob man irgendwas sehen kann, aber man kann es ja eh nichts sehen. Nee, also so weit wird das schon entsprechend geschnitten und so, ne? Das finde ich schon interessant, dass man sich so einen großen Star holt, sich davon so viel erhofft und der dann einfach nur negativ auffällt durch seine Meinungen und Backstage so. Ja, entweder haben sie sich vorher nicht vernünftig informiert, weil er in Mexiko ja wohl auch schon so aufgetreten ist, weil da war er ja auch der größte Superstar, den es da seit Jahren gab. Oder ob sie sich gedacht haben, naja, in Mexiko verhält er sich wie ein Superstar, aber wenn er erstmal zu uns zur großen Liga kommt, dann wird er sich schon wie jeder ganz normale kleine Wrestler da bescheiden und benehmen. Vielleicht haben sie sich gedacht, bei Rey Mysterio ist ja so ein Vorbild, der verhält sich ja immer loyal und ist immer bescheiden und kämpft sogar noch, wenn er eigentlich nicht mehr kämpfen sollte, weil er verletzt ist. Vielleicht haben sie sich gedacht, dass er sich dann genauso wie bei Mysterio verhält. Und da haben sie sich dann offensichtlich getäuscht. Und Ja. das finde ich dann fast schon wieder sympathisch. Der Mystico, der hat auch kein Problem damit, sich arrogant zu verhalten, weil der sagt, na gut, am Ende des Tages schmeißen sie mich raus, dann gehe ich halt wieder zu einer großen Liga in Mexiko, das ist vielleicht sowieso besser als das, was ich hier mache. Der kümmert sich auch nicht darum, dass er mal die Sprache lernt oder so, also von daher, der ist da relativ, der sieht das alles sehr locker. Dementsprechend finde ich das auch durchaus sehr gut, wenn der wieder rausfliegt und der Humiko das weitermacht. Und ich glaube auch, das wäre gar kein Problem. Denn ich glaube, die Leute, die diese Masken kaufen, diese kleinen Kinder, das sind die Leute, die sich irgendwie nicht großartig die News und so durchlesen und die da nicht allzu viel Backstage-Ahnung haben. Ich glaube, die wissen das einfach nicht. Jetzt schon bei dem zweiten Match da zweimal aufzeichnen musste, weil so viel daneben gegangen ist. Das könnte sein, also wenn der nicht so gut ist, und der Mystico war ja in Mexiko nun über Jahre einfach sehr, sehr gut, das muss man ja sagen, und wenn dieser Unico da technisch einfach nicht rankommt und wirklich mal drei, vier Matches bei Pay-Per-Views am Stück richtig grobe Fehler macht, dann könnte ich mir vorstellen, dass es da Schwierigkeiten gibt. Wird sich zeigen. Ja, man Noch zwei sollte. Tage sind ja schon über die Zeit, sehe ich gerade. Ja, man sollte vielleicht mal bei YouTube gucken nach Aufnahmen dazu. Ob es von diesen Fehlern gemacht, die da gemacht wurden, Aufnahmen gibt. So, Cody Rhodes spricht über Randy Orton, dass er Cody Rhodes dem Intercontinental-Titelgürtel neuen Glanz verliehen hat. Und dass er das gleiche auch mit der Karriere von Ted DiBiase gemacht hat. Und der wird auch gegen Randy Orton jetzt antreten in einem neuen Teil-Match. Und Ted DiBiase wird sehr, sehr gut dargestellt in diesem Match. Die beiden liefern sich auch ein ziemlich gutes Match und Randy Orton kann am Ende in einer sehr, sehr langen Sequenz durch den RKO gewinnen. Gutes Match und Ted DiBiase wurde ziemlich stark dargestellt. Nach dem Match verpasst Cody Rhodes Ted DiBiase dann noch Crossroads und setzt ihm eine Papiertüte auf. Ja, ich kann mir allerdings eine gute Fehde zwischen den beiden vorstellen. Ja, also auf jeden Fall, Ted DiBiase wurde hier sehr gut dargestellt und das Match war auch sehr gut. Kelly Kelly besiegt Tamina via K2. Ja, das ist diese Art Leg Drop, den sie immer zeigt. Jinder Mahal unterrichtet Backstage. Ja, eigentlich schon, ne? Ja, stimmt. Ja, doch. Das Das ist heißt, jetzt dass er eine sich auch auf. kämpfen. Ja, doch, klar gibt es den Bären. Doch, doch. Also wenn CM Punk gegen John Cena der Main Event bei SmackDown ist, kann man ja nicht von Brand Ja, sprechen. das. Na. Brands. Ja, SmackDown ist eine Super-Show. Und Super-Shows sind dafür bekannt, dass sie erstens länger gehen. Also wahrscheinlich wird das am Dienstag auch nur ein 3-Stunden-Spaß sein. Ich könnte mir das vorstellen, also Super-Shows sind eigentlich immer 3 Stunden. Und eine Super-Show ist dafür bekannt, dass es mit Raw und SmackDown Stars ist. Viel Spaß. Mach mal weiter. Jinder Mahal redet. Diese Woche nicht hin übrigens. Was? Aber nächste Woche. Diese Woche kriegen wir das mit dem Pizza-Verleih nicht hin, aber nächste Woche bestimmt. Ja. Also ich habe diese Woche hier wirklich diese Pizza Karte von der Pizzeria liegen. Also es war theoretisch geplant. Theoretisch, aber praktisch machen wir das nächste Woche. Austin Kong sieht aus wie Pizzatobi. Dann machen wir weiter. Praktisch habe ich jetzt auch Lust auf eine Pizza. Abends Pizza essen ist nicht mehr. Pizza sollte man sowieso nicht zu viel essen. Pizza gibt's ja generell immer nur abends. Jinder Mahal ist backstage mit The Great Khali und naja, regt sich halt so leicht ein bisschen auf und meint das, naja, meint eigentlich nicht viel. Ist auch unwichtig, das Segment. So, auf jeden Fall, Ezekiel Jackson besiegt dann noch Great Khali via Aufgabe im Torture Rack. Und das war der Wahnsinn, dieses Torture Rack, da muss Ezekiel Jackson den Gegner ja so richtig auf die Schulter nehmen und dann noch hoch und runter buchten. Und das hat er mit dem Great Khali auch wirklich gemacht, das sah wirklich, das sah wahnsinnig gut aus. Ja, das war schon der Wahnsinn. Also ich meine, der hat den Great Khali nicht nur auf die Schultern genommen, der hat ihn dann auch wirklich noch so hoch, mit Schwung hochgewuchtet. Wie sah denn Great Khali aus? Weil der ist ja, mal körperlich ziemlich angeschlagen und der Rücken ist ja auch nicht so, ist bei der Größe auch kein Wunder. Der hat wahrscheinlich ziemliche Schmerzen gehabt, oder? Das kann gut sein, ja. Der hat sich da auch leicht abgestützt und immer so, ne? Randy Orton bezeichnet... Das muss auch unangenehm sein, wenn du morgens aufstehst und schon beim Aufstehen dir im Prinzip alles wehtut. Tja. Und ich glaube, so geht's dem Great Khali. Tja, kann man da nichts gegen machen, ist dann die Frage. Nee, das ist einfach, weil einfach durch die Körpergröße machen. Das ist wohl offensichtlich zu viel Druck dann auf den Knochen. Randy Orton bezeichnet Christian als Albtraum. Dann stellt er auch klar, Christian zu besiegen, um sich anschließend um Mark Henry zu kümmern. So, sechstes Match. Sheamus besiegt Mark Henry durch Countout. Sheamus verpasst Henry außerhalb des Rings einen Bro-Kick. Bei dem Bro-Kick wird, rutscht, ja, wird Mark Henry halt so auf den Tisch gewuchtet und rollt dann rüber dahinter. Und schafft es dann nicht mehr rechtzeitig in den Ring. Er wuchtet zwar noch vor dem Count noch so einen Stuhl hoch und, versucht reinzukommen, aber das passt nicht mehr. Und ist dann natürlich auch sehr wütend. Verwüstet noch ein bisschen den Tisch und will dann auch nochmal einen Ring und Sheamus ein paar verpassen. Sheamus kann das erst noch abwehren, geht dann raus, will ein bisschen nachsetzen. Da gibt es dann allerdings die Wende. Und am Ende sieht es so aus, dass Mark Henry auf der untersten Stufe der Ringtreppe steht, die er so zur Seite geschoben hat und Sheamus im World Strong Slam hat und den voll auf die oberste große Stufe der Ringtreppe wuchtet. Und mit diesem Moment und einem jubelnden Mark Henry auf der ersten Stufe der Ringtreppe geht SmackDown vorbei. Sheamus liegt aber oben auf der Ringtreppe. Das war schon ein tolles Bild. Toller Move, tolles Bild. Tolles Ende für eine gute SmackDown. Daumen nach oben. Ja, und lass uns mal die drei angekündigten Matches. Das waren jetzt CM Punk gegen Cena. Dann war es Randy Orton gegen Christian und so, wir müssen das jetzt mal mit Verstand machen. Also erstmal gibt es den... Alberto Del Rio gegen Sin Cara. Also ja, Sin Cara gegen Alberto Del Rio. Mal Tipp außer Konkurrenz, wer dann wohl gewinnt. Sin Cara gegen Alberto Del Rio wird Alberto Del Rio gewinnen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Das Match könnte aber ganz interessant werden. Da wird es, glaube ich, fast interessanter sein. Die Frage, ob jetzt der Mystico oder der, wie heißt der, Huni-Dingens da? Huniko. Huniko, ob der unter der Maske ist. Ja, genau. Die interessante Frage. Das wird interessant, zudem wird interessant, weil es ja eine Live-Sendung ist. Ja, wie viel halt falsch gemacht wird. Ich glaube, wenn Huniko da drunter ist und nochmal einiges falsch macht gegen Alberto Del Rio, ich könnte mir vorstellen, mit dem Rang, den Alberto Del Rio da jetzt backstage durchaus haben könnte, dass da dann nicht mehr so viel ist, so. Also, wenn, ich sag mal so, wenn Mystico bis da noch nicht vorstellen, dass er die größere Chance hat, auch unter der Maske zu kämpfen. Ich glaube, in den hat man dann eher das Vertrauen, dass er die Moves auch richtig ausführt. Tja, wir werden sehen. Dann ist weiterhin angekündigt natürlich John Cena gegen CM Punk. Was tippst du da? Worum geht's da jetzt eigentlich genau? Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, also es müsste jetzt wahrscheinlich, wir wissen es ja jetzt noch nicht, müsste eigentlich morgen bei Raw dann irgendwie eine Storyline um CM Punk und John Cena aufgebaut werden. Eventuell machen sie das so, dass John Cena nochmal durch irgendwie noch ihm CM Punk noch ein Match gibt und der Sieger dann gegen Alberto Del Rio ankündigt. Ihr könnt mir vorstellen, dass CM Punk rausgeht und sagt, du hast ja gar nicht fair gewonnen, da hat ja, ist ja Kevin Nash ist ja, hat ja eingegriffen und dass John Cena sagt, okay, ich will fair einen Titelkampf haben, weil er ja Babyface ist, deshalb gebe ich dir nochmal ein Match und der Sieger kriegt dann ein Titelmatch. Ja. Da würde ich aber Ja, CM Punk hat zweimal gewonnen und beides mal mit ein bisschen Hilfe und so weiter. Cena hat jetzt einmal gewonnen, ein bisschen mit Hilfe. Da ist natürlich dann logisch, dass Cena nochmal gewinnt durch Hilfe. Ja, könnte ein gutes Match werden. Ich wäre nicht überrascht, wenn es mich allerdings ärgern, wenn Kevin Nash wieder ran dran kommt. Ich wäre auch nicht überrascht. Ärgern würde es mich aber auch. Sondern kommt das wahrscheinlich beste Gut, Match aller gut Zeiten, fände ich, wenn, Randy Orton gegen Christian. ja, gut fände ich, wenn Kevin Nash reinkommt, versucht einzugreifen, letztlich das, aber nicht das Finish bringt und das erst danach kommt. So, ja, dann gibt es im Steel Cage Mark Henry gegen Christian. Nee, das ist Quatsch. Randy Orton gegen Christian. Das könnte ein sehr gutes Match werden. Mal sehen, was Randy Orton da an Wut ausdrückt in diesem Match. Ob das ein sehr brutales Match wird. Ja, die können ein gutes Match zeigen. Am Steel Cage können die hoffentlich noch ein besseres Match zeigen. Da gibt es immer dann die schönen Spots, wo der eine versucht, aus der Tür rauszukommen und dann rauszuklettern und der andere hinterher. Das sind eigentlich immer gute Spots und die beiden, die haben schon so oft jetzt gegeneinander gekämpft, die wissen, wie man das vernünftig macht. Also da wäre ich, ehrlich gesagt, wäre ich überrascht, wenn sie sagen, die kriegen nur 10 Minuten Zeit, dann ist es ein bisschen schwierig. Nee, Ich die bekommen mehr Zeit. wäre überrascht, wenn es nicht, wenn es keine 4 Sterne gibt. Ja. Also alles unter 4 Sterne würde mich überraschen. Aha. Das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Weil die einfach so gut sind. Und ich glaube, weil der Sieg ist klar, ist das, wenn Jordan gewinnt. Ja, das denke ich auch. Ich meine, man will da einfach nochmal einen schönen Main Event festsetzen. Und ja, dann gibt es halt Mark Henry gegen Randy Orton bei Night of Champions. Und wir wollten ja auch eben schnell nachgucken, wann der überhaupt stattfindet. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass dann das Übliche kommt, dass nämlich Mark Henry reingerannt kommt. Und vielleicht zeigt er ja auch nochmal diesen schönen Spot, den er gegen Big Show gezeigt hat, wo er dann irgendwie die Tür rausreißt mit der Tür in den Käfig und dann quasi dann irgendwie Randy Orton da durch die eine Tür, durch die eine Käfigwand drückt. Das war ein schöner Spot. Ja, das war ein Big Show, ne? Ja, genau. Und es gab ja auch noch, ja, Mark Henry hat ja schon einige Käfige zerstört. Gab's ja auch was. Ich glaube, das war auch 2005, als er dann erst die Tür nicht aufbekam und das dann so geschnitten wurde. Leider gibt es ja anscheinend nirgendwo eine archivierte lange Version von. Als dann auf jeden Fall irgendwie, ich glaube, im Käfig waren Batista und Rey Mysterio oder irgendwie so. Das war auch schön. So, jetzt einmal zum Übersichtsplan. No Surrender von TNA ist in 2 Wochen. Also in der 151. Sendung werden wir das tippen. Nee, nichts Wrestling-mäßiges. Nächste Woche gibt es Und MMA, UFC oder Ber auch noch Berto, Berto gegen Zevik. Das ist HBO Boxing. Ja, das stimmt. Das wurde, es lief ja jetzt am gestern die erste Folge von 24/7 für den Mayweather gegen Ortiz Fight und da wurde angekündigt, weil nächste Woche gibt es da die zweite Folge von, das direkt in der, am Anschluss an die Folge dieser Boxkampf ist. Ja, das ist aber, glaube ich, nichts, wo wir uns großartig drüber unterhalten können. So, auf jeden Fall in der 151. Dass wir es heute nicht mehr schaffen, den großen Pizza-Dieben-Vergleich durchzuführen. Dann haben wir wenigstens ein Main-Event für die 150. Folge. Das stimmt, was ein Glück. So, auf jeden Fall 151. Ausgabe Tippspiel TNA No Surrender, Folge Aber 152. den Interview muss man trotzdem nicht gucken, oder? Doch, natürlich. So, jetzt lass mich eben aussprechen. Okay, lass mich eben aussprechen. 151 No Surrender Tippspiel. 152 No Surrender Review. Und 152 Tippspiel Night of Champions, sodass wir 153 dann Night of Champions reviewen können. Das heißt, Night of Wahrscheinlich Champions. jetzt müssen wir, jetzt habe ich den Wochenplan, weil das ging jetzt so schnell nicht ganz. Ich bin aber wahrscheinlich am Wochenende 10. 11. September in Emden. Da könnten wir ja in unserem physikalischen Aufnahmestudio dann eine Sendung machen. Das ist dann wahrscheinlich die 151, oder? 10.11. Das sollte man hier einmal rausfinden können. Du musst nur auf den Sendeplan gucken. Ja, das ist dann die 151. Das heißt, da ist No Surrender Tipp oder Review? Tippspiel. Ist ja gut, weil gucken wollte ich das ja nicht. Aber Also Night of Champions ist in 3 Wochen. Ja, das ist ja auch lange hin, das ist ja okay. Aber ehrlich gesagt interessieren mich im Moment seltsamerweise die UFC-Pay-Per-Views mehr als die WWE-Pay-Per-Views. In 4 Wochen ist UFC 135. Ja, Jones versus Rampage. Gegen... Jones versus Rampage. Genau, John Jones gegen Quentin Rampage Jackson. Und in dem zweiten Kampf Matt Hughes gegen Diego Sanchez. Mhm. Aber vorher gibt es nochmal eine TV-Show, wo allerdings relativ unbekannte, selbst für mich, obwohl ich ja ziemlich viele kenne aus dem Bereich, ziemlich viele unbekannte kämpfen. Aber es geht im September auch, das könnte sogar das Wochenende sein, die neue Staffel vom Ultimate Fighter mit Bisping und dem, na wie heißt der? Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Ich komme nicht auf den Namen. Kann man nichts machen. Und diesem anderen Kämpfer, die nächste Staffel geht los. Mhm. Mal gucken, ob die wieder ein bisschen besser wird, die letzten Staffel war eigentlich total. Also es ist auf jeden Fall noch daneben, wir gehen jetzt mal den ganzen Plan durch, was noch so ist. In 2 Wochen... Eigentlich findet jedes Wochenende doch was statt. Ja, deshalb ja. Also in einer Woche ist HBO Boxing, Beato vs. Sevek. In 2 Wochen ist Strikeforce World GP mit Barnett vs. Karitonov. Oh, das gucken wir natürlich auf alle Fälle. Ebenfalls in 2 Wochen ist TNA... Das ist ja das Finale vom sogenannten Heavyweight. Ebenfalls in 2 Wochen ist TNA No Surrender. Ja, das ist nicht so wichtig, da gucke ich mir lieber das Strikeforce an. In 3 Wochen ist Mayweather vs. Ortiz. Das gucke ich natürlich auf alle Fälle. Du weißt ja, dass ich jetzt schon die 24/7, die erste Folge mir angeguckt habe. Die ist wieder, also das ist eine schöne Sendung, weil die ist schön kurz mit einer halben Stunde. Die ist aufgenommen wie ein Kinofilm, also so von der Qualität her. Und das finde ich gut. Und die erste Folge mit der ganzen Geschichte von dem Ortiz und seinem Familienleben und wie da seine Mutter und sein Vater ihn im ganz jungen Alter einfach, wie die einfach abgehauen sind und so, das war schon großartig. Ja, vielleicht gucke ich mir das auch noch an. Auf jeden Fall ebenfalls. Und Mayweather, der hätte sich fast beim Training, da ist sein Vater dabei, der war kurz davor, sich mit seinem Vater zu prügeln. Ebenfalls in 3 Wochen. UFC Fight Night 25 mit Shields vs. Ellenberger. Ja, das ist das, was ich meinte. Da ist Shields. Nee, dazwischen ist noch was. Dazwischen ist noch Battle in the Bayou oder so. Oder ist das das? Die habe ich hier nicht auf dem Plan. Achso, nee, das ist das. Battle on the Bayou. Ja, das ist es. Genau, das ist Shields, Ellenberger und dann sind noch 2, die ich gar nicht. Also da kenne ich nur Jake Shields von und der ist ein sehr langweiliger Kämpfer. Weil er üblicherweise so dieses Wrestling und dann den Mann auf den Boden bringen und dann dieses Lay and Pray einfach mal irgendwie ein langweiliger Bodenkampf ohne Aufgabegriffe. So, an dem gleichen Abend wie Mayweather Ortiz, UFC Fight Night 25, ist auch noch WWE Night of Champions und dann in 4 Wochen UFC 135. So, das war der ganze Plan. Da ist doch einiges in den nächsten Wochen, allerdings erst in den nächsten 3 Wochen. Genau, also der Dave Meltzer und Brian Alvarez meinten neulich nochmal, als ein Wochenende war, wo gar nichts war. Es war jetzt das letzte Wochenende, wo am Wochenende keine Veranstaltung ist und dann ist bis Ende des Jahres wirklich jedes Wochenende irgendeine Veranstaltung. Das heißt, sie haben jedes Mal dann Sonntagmorgen irgendwie oder Montagmorgen dann halt ihre Podcast-Show. Ja, es ist einiges immer. Ja. Ist aber ja auch nicht schlecht. Schon eine Viertelstunde überzogen und wir haben ja für nächste Woche schon den Main Event, den großen Spitzenvergleich, angedeutet. Ja, nächste Woche wird es das auf jeden Fall geben und ja, da kann man sich, glaube ich, doch durchaus drauf freuen. Genau. Hoffentlich. Das heißt, also diese Woche haben wir dann eine kurze, kompakte Sendung und nächste Woche erzähle ich dann, ob das Buch Gegen die Welt, von dem ich beim letzten Mal schon berichtet habe, die hohen Erwartungen nach den ersten gelesenen Seiten erfüllt hat. Ja, da kann ich aber gleich nochmal was zu sagen. Da möchte ich... So viel sei nur gesagt, ich habe das Buch bereits durch. So, dann sei noch so viel gesagt, dieses Review deiner nächste Woche wird sich so weit zurückhalten, als dass du nichts von dem Inhalt verrätst. Nee, aber von den Formen kann man ja mal was erzählen. Da haben wir ja drüber gesprochen, dass man das nicht aus dem E-Book wieder nicht lesen kann. Ja, das hattest du ja schon erzählt. Ich glaube, viel mehr lässt sich doch nicht zu erzählen. Vielleicht Es lassen wir gibt das. eine schöne Sache, die kann ich ja dann nicht erzählen. Gibt es noch die zu erzählen? Und zwar haben sie das so gemacht, wenn jemand sich nicht mehr gut erinnern konnte, da gab es so ein paar Szenen, dann wird die Schrift in dem Buch quasi immer heller, von dem Schwarz zu so einem hellen Grau. So nach dem Motto, es wird immer undeutlicher. Die Sprache wird dann immer undeutlicher. Okay, das soll reichen. Ich habe nämlich im aktuellen Rolling Stone dazu auch einen Bericht gelesen und ich möchte das Buch auch gerne selber mal lesen, deshalb solltest du da nichts. Was hast du gelesen? Im aktuellen Rolling Stone gibt es auch einen sehr schönen Bericht zu. Ach so, das wusste ich nicht. Was, eine Kritik oder richtig ein Artikel? Einen einseitigen Artikel, sehr gut geschrieben. Und was sagen Sie dazu? Nur positiv, nur Positives. Ja, ich kann auch nur Positives sagen. Allerdings muss man auch sagen, inhaltlich könnte ich es auch gar nicht zusammenfassen, von daher musst du dir da keine Sorgen machen. Es geht da weniger nur um die Geschichte, sondern mehr auch halt um die Sprache. Ja, du sollst mir aber natürlich auch nicht irgendwelche kleinen Geschichten daraus erzählen, dann macht das Lesen natürlich auch keinen Spaß. Ja, habe ich aber im letzten Mal schon gemacht, ne? Ja, das reicht aber auch absolut, weil ansonsten macht das Lesen keinen Spaß mehr. So, und momentan lese ich noch was anderes, alles dazu in die nächste Woche. Da hat es gerade bei euch irgendwie gepiept. Kann das sein, dass eure Batterie langsam dem Ende entgegengeht? Das ist sehr gut möglich. Ich habe das Piepen allerdings nicht gehört. So, dann wollen wir mal zum Ende kommen. Ja, Rocky Jama 150 in der nächsten Woche, das war diese Woche und tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Mal im